Ja, und nun weiter mit Biologie, der Weg der Milch. Langsam färbt sich der tiefblaue Morgenhimmel im Osten rot. Gelbe Strahlen kriechen unter rosigen Wolken hervor, verwandeln die schwarz schlafenden Wiesen in saftiges, lebensspendendes Grün. Die Weide erwacht und weckt die schwarzbunten Kühe. Die Frühe ist still. Mampfend grasen die Kühe, harrend des Melkers. Ach du lieber Himmel, still mampfende Kühe auf erwachenden Weiden. Das ist aber auch alles, was an der Milchproduktion heute noch idyllisch ist. Milch fließt, bis sie beim Verbraucher angelangt ist, durch zig komplizierte Maschinen, Kilometer von Rohrleitungen, wird pasteurisiert, homogenisiert, separiert, ultrahoch erhitzt. Milch ist heute ein Industrieprodukt. Kühe sind da fast Nebensache. Verfolgen wir doch einmal den Weg der Milch genau. Von der Nebensache Kuh bis zum Milchtrinker. Beginnen wir noch einmal auf der Weide. Die Weide erwacht und weckt die schwarzbunten Kühe. Die Frühe ist still. Von Stille merke ich morgens nicht viel beim Melken von. Das ist ja nur so, das läuft ja alles über die elektrische Melkmaschine heute. Jo, das bringt schon eine Erleichterung. Also die Arbeit geht ja schneller damit. Aber so eine Maschine muss ja auch gewartet werden, also gereinigt. Tja, und das ist zusätzliche Arbeit. Das sieht nur keiner. Jo, und nach jedem Melken muss ich beigehen und die ganze Maschine von innen und außen mit Desinfektionsmittel reinigen, von wegen der Bakterien und dem Schmutz. Jo, und von dem Desinfektionsmittel, da darf dann auch nichts mehr von einer Maschine sein, wenn ich morgen wieder melke. Ist ja auch ein bisschen giftig, das Zeug. Und die Kuh, ja, die muss ich auch sauber halten. Jedes Mal vor Melken ihr das Euter waschen. Also manchmal, da möchte ich wirklich mal wissen, was so eine Kuh sich denkt, wenn ich der so das Euter waschen tue. Also wirklich. Eine Kuh kann nicht denken. Aber wenn sie es könnte, würde sie vielleicht Folgendes denken. Jeden Tag die Melkerei geht mir aufs Euter. Früher der Melker, der war ja im Winter manchmal ziemlich unangenehm, wegen der kalten Hände. Aber die Melkmaschinen heute, Metall und Gummi, das ist doch sehr unpersönlich. Und dann das Futter. Die Weide ist seit dem Neubau der Chemiefabrik hier in der Nähe auch nicht mehr das Grüne vom Halm. Ach, je, morgen kommt ja wieder der Tierarzt. Das gibt ein Riesengezitter im Stall, wenn der uns untersucht. Wenn ich nun krank bin und der mich nicht mehr gesund machen kann, oder wenn ich keine 4000 Liter Milch mehr im Jahr geben kann, dann bin ich bald nur noch Rindfleisch. Vielleicht sogar in Dose. So vielleicht würde eine Kuh denken. Gut, dass Kühe nicht denken können. Wenn ich hier im Stall oder auch draußen auf der Weide, also wenn ich da beim Melken bin, dann wird die Milch von der Melkmaschine automatisch über Rohre direkt in eine Kühlwanne gepumpt. Ja, die Milch muss nämlich sofort gekühlt werden, bis sie abgeholt wird, damit die Bakterien da drin sich nicht vermehren. Die Milch wird ja andauernd kontrolliert, ne? Von der Molkerei und von den staatlichen Milchinstituten. Die prüfen, ob da zu viele Bakterien und Schmutz oder auch andere Stoffe drin sind, die da nicht reingehören. Ist die Milch nicht sauber genug, dann krieg ich weniger Geld für die gleiche Menge. So ist das. Kurze Zeit nach dem Melken holpert ein Trecker mit Anhänger über die Landstraßen, sammelt die Milchkannen von jedem Hof ein und fährt sie zur nächsten Molkerei. Das war früher einmal so. Aber heute wird die Milch einmal am Tag oder sogar nur alle 2 Tage von den etwa 3200 Milchsammelwagen abgeholt. Milchkannen gibt's fast überhaupt nicht mehr. Ein Milchsammelwagen allein fasst rund 12.000 Liter. Ein mechanischer Volumenzähler im Wagen misst sofort die Menge Milch, die jeder Hof liefert, und ein automatisches Probenahmegerät bestimmt Temperatur, Säuregehalt, Bakterienzahl und andere Qualitätsmerkmale der Milch. Die Messergebnisse werden vielfach einem kleinen Computer im Milchsammelwagen eingespeichert. So werden heute täglich ungefähr 50 Millionen Liter Milch von 5 Millionen Kühen in der Bundesrepublik gesammelt. Verfolgen wir den Weg der Milch weiter, durch die Maschinen der Molkerei. Ja, also hier sind wir genau am falschen Ende unserer Molkerei. Hier wird die Milch abgepackt. Hygienisch, keimfrei. Wir gehen ein Stockwerk höher. Dickbauchige Lagertanks, fast so hoch und so breit wie 2 Männer übereinander gestellt, stehen in einer langen Reihe. 2, 4, 6 Tanks nebeneinander. Hier hinein wird die Milch aus den Milchsammelwagen zuerst gepumpt. Durch ein Gewirr von Rohrleitungen fließt sie dann zur ersten Bearbeitungsstation. Hier wird noch nicht bearbeitet, sondern erst einmal geprüft. Und das ist wichtig. Ist die Milch sauer? Ist sie besonders stark verschmutzt? Oder ist sie sonst irgendwie fehlerhaft? Das können wir da nicht gebrauchen. Die schlechte Milch wird dann ausgesondert und von uns nicht weiterverwendet. Das Prüfen hier ist so ungefähr das Einzige, was unsere Mitarbeiter noch von Hand machen, sozusagen, also keimfrei natürlich. Ich frage den Molkereifachmann, ob die Milchprüfer hier denn alle Schadstoffe in der Milch entdecken können. Ja, also bei dieser ersten Prüfung natürlich noch nicht, aber keine Angst. Jede Molkerei unterzieht ihre Milchprodukte tagtäglich einer sehr genauen Analyse im Labor. Naja, und außerdem gibt es die Kontrollen durch die sogenannten milchwirtschaftlichen Lehr- und Untersuchungsanstalten. Das sind sozusagen unsere Milchbehörden. Bleiben wir einen Augenblick bei den Schadstoffen in der Milch. Geringfügige Rückstände von verschiedenen Chemikalien und Bakterien befinden sich in jedem Liter Milch, den wir trinken. Allerdings sind die Mengen der Schadstoffe so gering, dass sie für uns ungefährlich sind, sagen die Wissenschaftler. Einer dieser Stoffe aber ist bedenklich. Das Hexachlorcyclohexan, das kurz HCH genannt wird und das ein Insektenvernichtungsmittel ist. Pflanzen werden zum Schutz vor Insekten mit HCH besprüht. Kühe fressen solche Pflanzen, reichern das HCH im Körper zu größeren Mengen an und geben es an die Milch weiter. Menschen trinken die Milch, reichern das HCH im Körper zu noch größeren Mengen an. Die Milch einer Mutter enthält schließlich weitaus mehr HCH als eine Kuh. Die Mutter stillt ihr Baby damit. Seit 1978 ist es verboten, das Insektenmittel HCH gegen Insekten im Kuhstall zu versprühen. Man hatte nämlich festgestellt, dass mittlerweile fast jeder von uns das Gift in seinem Körper trägt. Auf den Feldern aber darf HCH in eingeschränktem Maße weiterhin verwendet werden, obwohl man vermutet, dass HCH die Organe schädigt. Hier an dieser Stelle wird die Milch genauestens gewogen und ihr Gehalt an Eiweiß und Fett festgestellt. Durch diese Rohre da fließt sie dann in eine große Zentrifuge, in der sie dann mit 6000 Umdrehungen in der Minute geschleudert wird. Damit werden dann selbst die allerkleinsten Schmutzteilchen abgetrennt. Aber wir machen die Milch dann noch sauberer, nämlich mit dem alten Herrn Pasteur. Metallplatten, die so groß sind wie ein Küchentisch. Davon 70, 90, ja vielleicht mehr als 100 Platten, senkrecht hintereinander aufgereiht, mit zahlreichen Rohrzuleitungen daneben. Das ist ein Pasteurisierapparat. Ein Apparat also, in dem die Milch für etwa 30 bis 45 Sekunden auf 71 bis 74 Grad erhitzt wird. Der Forscher Louis Pasteur machte vor etwa 100 Jahren eine Entdeckung. Durch kurzes Erhitzen konnte er Bakterien abtöten. Zum Beispiel die Bakterien in der Milch. Werden die nämlich nicht abgetötet, vermehren sie sich innerhalb von kürzester Zeit ins Millionenfache. Die Folge ist, dass die Milch sauer wird und ungenießbar, ja sogar giftig. Mit den heutigen modernen Pasteurisierapparaten kann man Milch also keimfrei und dadurch länger haltbar machen. In der Pasteurisieranlage befinden sich noch zwei andere Apparate. Tja, Apparate, nichts als Apparate. Erstmal der sogenannte Separator, in dem wird das Fett von der Milch abgetrennt. Wir stellen so verschiedene Milchsorten her. Nämlich die normale Vollmilch mit viel Fett, dann fettarme Milch und schließlich die Magermilch. Die ist dann für die Leute, die besonders schlank werden wollen. Ja, und dann haben wir noch die Homogenisiermaschine. Die verteilt das Fett schön gleichmäßig in der Milch, denn sonst schwimmt das Fett ja immer um. Ja, und jetzt krabbelt und schwimmt in der Milch absolut nichts mehr rum und sie kann also dann gekühlt werden. Aber aus Milch können wir nicht nur Trinkmilch machen. Da ist zum Beispiel noch das Butterprogramm oder das gelbe Programm oder auch das weiße. Ja, das ist im Prinzip alles ganz einfach. Das Butterprogramm. Das Fett der Milch wird von der Milch abgetrennt und danach lange in großen Buttertrommeln geknetet. Dabei fließt Buttermilch aus der Trommel ab. Buttermilch ist also ein Nebenprodukt bei der Butterherstellung. Das gelbe Programm. Aus dem Milcheiweiß, dem Casein, wird Käse hergestellt, indem man das Casein in der Milch durch spezielle Zusätze gerinnen lässt, bis es fest wird. Dann kann es zu den unterschiedlichsten Käsesorten weiterverarbeitet werden. Es gibt schätzungsweise einige hundert verschiedene Sorten. Das weiße Programm. Also man setzt der Milch bestimmte Milchsäurebakterien zu und hält das Ganze in Brutkammern schön warm. Anschließend kühlt man es. So erhält man Joghurt, Dickmilch, Kefir. Das Leim- und Kunstseideprogramm. Verarbeitet man das Milcheiweiß-Casein auf besondere Weise, so entstehen Leim- oder Kunstseide, aber auch Tabletten, Salben, Kunsthorn, elektrische Isolatoren, ja sogar Wolle kann man aus Milch gewinnen. Allerdings nicht in einer Molkerei. Ja, aus Milch kann man also nicht nur Milch machen. Aber gehen wir noch weiter zur letzten Station. In einer riesigen Halle veranstalten zig Maschinen ein gewaltiges Lärmkonzert. In eine der Maschinen läuft ein bedrucktes, endloses Band aus Pappe hinein und kommt zum Karton gefaltet wieder heraus. Vorsichtig wird der Karton von einem Metallarm gegriffen, unter ein Füllrohr geschoben und mit Milch gefüllt. Ein anderer Metallgreifer verschließt ihn automatisch und schiebt ihn weiter. Jetzt der nächste Karton. Weiter, schnell, der nächste. Dies hier ist ein Aseptic-Pack. Flaschen gibt es nämlich heute kaum noch. Die sind den Leuten zu laut. Heute verwenden wir meistens Schläuche aus Plastik oder eben keimfreie Kartons. So wie hier. Aseptic-Packs. Mein Gott, so viel Technik. Ist Milch da überhaupt noch Milch? Lass dich nicht auf einen Streit mit Fachleuten ein. Die beweisen dir sonst glatt, dass Bier ungesund ist. Solche Milch ist durchaus noch richtige Milch. Durch die Bearbeitung in den Maschinen der Molkerei wird die Milch von Schadstoffen weitgehend gereinigt. Sie ist so länger haltbar. Haarmilch zum Beispiel, das ist ultra hoch erhitzte Milch, kann man ohne Kühlen bis zu 6 Wochen und länger aufbewahren. Durch die Bearbeitung bleiben aber auch alle wichtigen Nährstoffe der Milch erhalten. Die Fette, Eiweiße, Zucker, Vitamine. Diese Stoffe sind für die Ernährung äußerst wichtig. Säuglinge zum Beispiel leben nur von Milch. Ja, Babys reicht das vielleicht. Aber Erwachsene brauchen doch auch Fleisch und Fisch und Gemüse. Bier ist auch sehr nahrhaft. Bier enthält kein Kalzium. Kalzium aber braucht jeder Körper täglich, um Knochen aufbauen zu können. Kalzium ist zwar auch in anderen Lebensmitteln enthalten, aber um die Menge Kalzium aufzunehmen, die in einem halben Liter Milch steckt, müssten Sie 6 Kilogramm Rindfleisch essen. Na, Mahlzeit. Durch diese falsche Art, sich zu ernähren, sterben jährlich Zehntausende in der Bundesrepublik. Sie überfressen sich ganz einfach. Wenn Sie aber außer Milch nur noch einige ausgesuchte pflanzliche Nahrungsmittel zu sich nehmen, ernähren Sie sich ausreichend und vor allem weitaus gesünder. Na ja, aber Milch hat doch keine so schöne Schaumkrone wie Bier. Es ist früh, fast noch Nacht in der Stadt. Ein Milchwagen liefert Milch und Butter und Joghurt an die Lebensmittelgeschäfte. Die Stadt schläft noch. Auf seinem Hof aber beginnt jetzt der Bauer, die Kühe zu melken. Die Milch wird von Milchsammelwagen eingesammelt werden. Durch endlose, blitzende Rohrleitungen und komplizierte Maschinen fließen. Sie wird keimfrei verpackt werden. 24 Stunden später an Tausenden von Geschäften angeliefert werden. Kühe scheinen fast zur Nebensache geworden. Die 5 Millionen Kühe auf den Weiden der Bundesrepublik, über denen sich der tiefblaue Morgenhimmel langsam rot färbt. Der Weg der Milch, eine Sendung der Reihe Biologie.